Das ist nicht in der Liebe hat, du, ey! Was kennst du dir? Verstehst du nichts von Politik? Er ist ein Mann, den jeder kennt. Ein Held aus unserem Parlament. Er kümmert sich um die Probleme, die es ohne ihn nicht gäbe. Er hält ein, was er verspricht. Bestechlichkeit, die kennt er nicht. Er im hohen Haus zu wegen, bewahrt uns stets vor dem Ruin. Besonders wenn die Wahl schon an. Auch bei den Alten wird gekichert, denn die Renten sind gesichert. Unglaublich bis heute das eine, ob die der Rentner oder seine. Schuldig blieb der gute Mann, die Antwort auf das Wo und Wann.